in der Schwester von der Herzog-August-Bibliothek, der ich nicht vortragen. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel unterscheidet sich von den bisher vorgestellten Institutionen durch ihr Alter und durch ihre Struktur. Die private Bibliothek der Herzog in Braunschweig-Lüneburg erhielt 1552 ihre erste Benutzungsordnung und 1962 war mit dem ersten Umbau der Weg in die neue Gestalt der Institution eröffnet, die in diesen Tagen das 10. Haus erwerben wird, mit zusätzlich 3.000 bis 4.000 Quadratmetern Magazinfläche und Arbeitsfläche. Ihre heutige Gestalt erhielt die Bibliothek unter Paul Rabe, der sie mit Hilfe der Volkswagen-Stiftung seit 1974 gezielt zu dem internationalen Forschungs- und Studienstellenzentrum für europäische Kulturgeschichte aufgebaut hat, das sie heute ist. Wir sind also auch in der ganzen Altersklasse-Institut. Sie ist als außeruniversitäre historische Forschungseinrichtung des Landes Niedersachsen mit ihrem Haushalt im Einzelparlament der sächsischen Ministerien für Wissenschaft und Kultur verankert und dem Minister direkt unterstützt. Sie wird geleitet von einem Direktor, der als Hochschullehrer C4 in einem gemeinsamen Verfahren mit der Universität Göttingen wird. Sie gliedert sich in die beiden Bereiche Bibliothek und Forschung und die beiden Dezernate Verwaltung und Datenverarbeitung. Gleichberechtigt nebeneinander bedingen sich Bibliotheks- und Forschungsbereich in ihrer Arbeit gegenseitig. Insgesamt hat die Bibliothek etwa 200 Mitarbeiter, von denen die Hälfte aus Drittmitteln finanziert wird, unter anderem auch aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Alle Forschungen und Veranstaltungen, die vom Forschungsbereich verantwortet werden, ziehen ihre Berechtigung aus den Beständen der Bibliothek, aus denen sich die wissenschaftlichen Fragestellungen herleiten. Parallel zu den 7 klassischen Bereichen der Bibliothek umfasst hier der Forschungsbereich 7 Abteilungen mit zurzeit insgesamt 23 wissenschaftlichen Mitarbeitern, die zum Teil auch Arbeitskreise und wissenschaftliche Gesellschaften mit betreuen. Es sind 4 öffentlichkeitsbezogene Abteilungen Forschungsförderung, wissenschaftliche Veranstaltungen, Publikationen und Kulturprogramm. Und dazu 3 Forschungsabteilungen zur Buchgeschichte zum 17. und zum 18. Jahrhundert. Die festangestellten Wissenschaftler sind zugleich Fachreferenten für die Buchanschaffung und wirken gestaltend mit am Aufbau der Forschungsbibliothek, die von der jetzt zurzeit etwa 70.000 bis 80.000 Bände als Freihandbibliothek aufgestellt sind, die wir in Zukunft noch erweitern wollen. Die Leiter der Forschungsabteilungen sollen in der Regel habilitiert sein und haben ihre Arbeit in Wolfenbüttel, neben ihrer Arbeit in Wolfenbüttel, die durch ihre Lehrtätigkeit die Verbindung zu den Hochschulen wiederherzustellen. Die Arbeit des Forschungsbereiches wird begleitet durch einen wissenschaftlichen Beirat vom Ministerium berufen, dem zu meiner großen Freude Herr Hammerstein leitend vorsitzt. Und aufgrund der Empfehlungen dieses Beirats werden seit 1975 Vollstipendien und Gaststipendien von 2 bis 12 Monaten an Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, die bereits ihre Promotion abgeschlossen haben, vergeben. Und wir können außerdem Wissenschaftler zu Forschungsaufenthalten einladen. Dank einer privaten Stiftung können wir jetzt auch Promotionsstipendien vergeben. Wir betreuen auch zahlreiche Stipendiaten anderer Forschungsinstitutionen und nur um Zahlen zu nennen, 1992 hielten sich 158 Wissenschaftler aus 25 verschiedenen Ländern zu längeren Forschungsaufenthalten auf. Ich kann auf vieles nicht eingehen, nur so weit, dass ein großes wissenschaftliches Veranstaltungsprogramm durchgeführt wird, im Forschungsbereich sehr viele internationale Kooperationen bestehen, vor allen Dingen schon seit den 70er Jahren intensive Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit den Ländern Mittel- und Osteuropas zusammenarbeiten, die jetzt in eine ganz neue Dimension erhalten. Besonders auch mit der ehemaligen DDR war die Zusammenarbeit mit Halle und Weimar besonders intensiv. Die Bibliothek gibt mittlerweile, und da möchte ich was sagen, leider 11 Schriften, Kataloge und ein Mitteilungsblatt heraus, die für die Bibliothek die Veröffentlichung zuständige Arbeitsgruppe sieht, wenn man von den Gemeinkosten absieht, schon fast wie ein mittlerer Verlag aus. Und wir müssen die Veröffentlichungen aus den Einnahmen erwirtschaften, ohne einen fest garantierten Sockelvertrag arbeiten, aber mit einem Kommissionsverlag zusammen. Ganz kurz die Bestände. Die Bibliothek ist eine Quellensammlung zur europäischen Buchgeschichte vom Ausgang der Antike bis zur Gegenwart. Herr Leonardi kennt sie genau, da er als unserem medievistischen Arbeitskreis angehört. Sie ist für das 17. Jahrhundert zuständig im Programm eines dezentralen Nationalarchivs. Ich könnte Ihnen noch stundenlang erzählen, möchte aber heute nur Ihnen noch überbringen die Grüße des Nachfolgers von Paul Rabe, Helwig Schmidt-Ginzer, Ordinarius für ostasiatische Kultur und Sprachwissenschaften in München, der leider selber nicht hier sein kann. Er bittet Sie sehr zu grüßen, denn er hofft sehr, später einmal Ihnen seine Vorstellungen von Erforschung europäischer Kulturgeschichte erläutern zu können, die, wie er meint, heute weniger denn je darauf verzichten kann, die vermeintliche oder tatsächliche Besonderheit Europas und seiner Grenzen vor dem Hintergrund anderer, benachbarter, ferner gelegener Kulturen zu reflektieren. Danke.